falschen Fuß aus dem Bett. Die Milch in den Cornflakes ist schlecht. Den großen Zeh an der Türschwelle geprellt. Alles wird cool. Mit sauberen Schuhen in die Scheiße. Ein Vogel tot vor der Scheibe. Ein armer Hund mit drei Beinen. Alles wird cool. Der teure Benz hat einen Platten. Dein neuer Chef, eine Macke. Seine Frau hat einen anderen, doch du kriegst die Klatsche. Alles wird gut. Opas am Pfandflaschen sammeln. Die Meere voll mit dem Plastik. Und aus deinem Klo klettern Ratten. Alles wird gut. Soldaten feuern auf Befehl. Rein in die friedliche Masse. Und Medikamente testen wie einfach an Affen. Wir töten ganze Rassen. Und Politiker schießen Selfies auf verlegten Elefanten. Glaub ihn, alles wird gut, auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, auch mit den Augen zu. Fahren wir noch mit Vollgas an die Wand, doch der Aufprall bleibt der gleiche, auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, auch mit den Augen zu. Fahren wir noch mit Vollgas an die Wand, doch der Aufprall bleibt der gleiche. Dein letzter Bus fällt aus, also renne die Bahn und wieder raus. Dann fällt dir auf, dir wurde die Porte geklaut. Alles wird gut. Permanent schlecht gelaunt, weil die Bank pfändet dein Haus. Dein bester Freund fickt deine Frau. Alles wird gut. Und in der Schule lernt fast keiner. Sie gehen lieber donnerstags feiern und sind mit 12 schon auf Pep oder Teilen. Alles wird gut. Man kriegt 8 Jahre für den Raub, nur 2 für Kindesmissbrauch. Denn unser Staat ist ein Bastard und frisst uns auf. Alles wird gut. Gehirn gewaschen durch Fernsehen, aufgewachsen in Scherben. Und immer nur die Besten sterben, jung. Alles wird gut. Wir schreiben Hautfarben zu groß, gehen für Religionen den Tod. Doch in unser aller Adern fließt das Blut rot gleich hoch. Auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, auch mit den Augen zu. Fahren wir noch mit Vollgas an die Wand, doch der Aufprall bleibt der gleiche, auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, auch mit den Augen zu. Fahren wir noch mit Vollgas an die Wand, doch der Aufprall bleibt der gleiche. Nichts hören, nichts sehen, bloß nichts sagen und alles wird schon gut. Aber wenn du nichts machst und das Denken nur den anderen überlässt, gehen wir den Bach runter und sehen uns dabei zu. Auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, auch mit den Augen zu. Fahren wir noch mit Vollgas an die Wand, doch der Aufprall bleibt der gleiche, auch mit den Augen zu. Bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen,